Hilfe droht unserem Land, wenn nun stoßen durch Geld und Verhauen. Wir vom Fallen der Karawanken hinab zur Sache vom Traum. Wir stürmen dem Sieger entgegen, zu säubern Europas Haus. Wir schlagen die Balkan-Verschwörer, die einst schon den Weltkrieg entfacht, und die englischen Völker gehören, zusammen in siegreicher Schlacht. Thank you.